Ja, die Pommesmaschine. Ich meine, es dürfte klar sein, dass es ein Haushaltsgerät, was wirklich Pommesmaschine heißt, eigentlich gar nicht gibt. Der Name kommt daher, dass meine kleinste Tochter in einem von diesen vielen Prospekten, die bei uns meist samstags so im Briefkasten landen, eine Anzeige gesehen hat und da war eine Abbildung drin von einer sogenannten Heißluftfritteuse. Und genau darum handelt es sich bei der Pommesmaschine. Es ist eine Heißluftfritteuse. Das heißt, ich glaube, der Name Fritteuse ist hier an der Stelle nur noch wegen der baugleichen Form, wie die handelsüblichen Fritteusen halt sind, da. Und ja, was macht das Ding? Letzten Endes ist der Witz an der Geschichte, dass du da gar kein Fett mehr drin hast, sondern, wie steht es so schön in der Produktbeschreibung, die Speisen werden in einem Luftstrom aus heißer Luft gebadet. Klingt gut, ne? Ja, also das Ding ist eigentlich nichts anderes wie so ein kleiner mobiler Heißluftbackofen, den du halt überall mit hinnehmen kannst, weil, wie gesagt, ist kein Fett drin, kannst du einfach so ins Auto stellen und dann nimmst du mit zum, was weiß ich, Kindergeburtstag oder was weiß der Geier, überall, wo du eine Steckdose hast, kannst du das Ding aufstellen. Und ja, muss man sich so vorstellen, also du hast oben, machen wir von oben nach unten, oben hast du so einen Ventilator drin, dann kommt eine Heizspirale und dann kommt der Garraum dann schon. Und der ist halt auch rein optisch so gehalten, das ist wie so eine Schublade zum Rein- und Rausziehen. Und das Gargut kommt in ein Metallnetz. Das schaut so ein bisschen aus wie bei einer handelsüblichen Fritteuse halt auch. Und das Netz ist in einer Wanne drin. Und ja, der Trick an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass der Innenraum irgendwie speziell geformt ist, dass die Luft wirklich komplett um die Speisen rum wehen kann. Wehen ist ein blödes Wort. Es strömt halt da einfach um die Pommes, sage ich jetzt mal, drumherum. Und dadurch werden die relativ schnell relativ lecker. Nein, die werden nicht nur relativ lecker, die werden richtig lecker. Und das Ding kann natürlich mehr als Pommes letztendlich. Da kannst du, also was wir schon gemacht haben, du kannst diese französischen Baguettes, die es gibt, die passen rein. Die kannst du machen. Du kannst Chicken Wings haben wir schon gemacht da drin. Chicken McNuggets, Fischstäbchen gehen auch wunderbar. Dann lege ich immer nur ein bisschen Backfolie rein, damit da nicht mit der Panade das nicht anbappt irgendwo. Ja, und das ist der ganze Trick an der Pommesmaschine. Ja, und bei uns heißt es Pommesmaschine, weil die kleinste Tochter hat gesagt, Papa, schau mal, da gibt's eine Pommesmaschine. Pommes muss ich aber nach wie vor erstmal kaufen, bevor ich die da reinmachen kann. Also so ganz von alleine geht's ja dann doch nicht. Ja, also, so viel zu dem Thema. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und an dieser Stelle, wie immer, passt auf euch auf. Servus!